Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Meine lieben Geschwister, wir setzen unsere Reihe fort, bei der es um die üblen und schlechten Charaktereigenschaften eines Menschen geht. Und heute widmen wir uns einer Charaktereigenschaft oder einer Eigenschaft und gleichzeitigen Krankheit des Herzens. Eine Krankheit, die nicht nur den Charakter zerstört und die Tugenden, sondern die Religion schlechthin. Es geht um die sogenannte Hawa auf Arabisch und in deutscher Sprache ist das die Begierde, dass man seinen eigenen Wünschen nachkommt, ohne dass diese ordentlich gelenkt und gesteuert sind. Meine lieben Geschwister, wir verstehen unter dem Befolgen der eigenen Wünsche und Begierden und Neigungen, dass man seinen Gefühlen nachgibt, dass man seinen Gefühlen folgt, ohne dabei dem Verstand die Möglichkeit zu geben, das einzuschränken oder sich dem Gesetz verpflichtet zu fühlen oder dass man auch schaut auf das Ergebnis, auf das Ende der Angelegenheiten. Die Begierde zu folgen ist eine gefährliche Krankheit. Sobald sie sich vermengt mit etwas, macht sie es kaputt. Schauen wir uns einmal an, der Wissende, wenn sie mit Begierde vermischt, wenn das Wissen, das Streben nach Wissen mit den Folgen der Begierde vermengt wird, führt sie zur Überheblichkeit. Und wird sie vermischt mit der Askese, führt sie dazu, dass man gerne gesehen werden möchte und dass es einen um den eigenen Ruf geht. Wird sie vermischt mit der Urteilsfindung und der Gerichtsbarkeit, führt sie zur Ungerechtigkeit und zum Übertreten. Und wird sie vermischt mit den Gottesdiensten, führt sie zu den Neuerungen und dass man der Sunna widerspricht. Allah subhanahu wa ta'ala hat über Al-Hawa, das Befolgen der eigenen Neigung, öfter im Koran gesprochen. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, jedes Mal, wenn Allah das im Koran erwähnt hat, hat er es erwähnt als eine schlechte Angelegenheit. Und der Gipfel der ganzen Ayat diesbezüglich befindet sich in Surat Al-Furqan im 43. Vers, als Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, hast du darüber nachgedacht, über denjenigen, der seine Begierde zu seinem eigenen Gott gemacht hat? Gott bewahre. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht diesen Menschen, der immer seinen eigenen Wünschen folgt, seinen eigenen Neigungen nachgeht, seinen eigenen Vorstellungen nachgeht, seine Meinung ist immer die, die richtige ist, er vergleicht ihn mit dem Götzendiener, demjenigen, der ein Götzenbild anbetet, weil er denkt, dass das die Wahrheit ist, schlechthin. Allah subhanahu wa ta'ala warnte nicht nur uns, sondern sogar vor uns schon die Propheten, als er zu Dawud a.s. sagte, wir werden dich zu einem Vertreter auf Erden machen, so richte unter den Menschen der Wahrheit gemäß und befolge nicht deiner Neigung. Denn wenn du deiner Neigung befolgst, wirst du vom rechten Weg abkommen. Meine lieben Geschwister, das Befolgen der eigenen Neigung ist der Grund für, dafür, dass man zugrunde geht. Und so sagte, berichtet uns Anas radiallahu anhu über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieser gesagt hat, folgende drei Dinge führen zur Vernichtung. Erstens, dass man geizig ist. Zweitens, dass man seiner eigenen Neigung folgt. Und drittens, dass man immer seine eigene Meinung als die gute Meinung empfindet, als die richtige Meinung, dass man immer seine eigene Meinung bewundert. Meine lieben Geschwister, es gibt natürlich Gründe dafür, warum ein Mensch seiner eigenen Neigung folgt. Nicht zuletzt ist der Grund oder liegt ein Grund hier in der Erziehung. Und deswegen ist überliefert worden über manche Sahaba radiallahu anhum, dass sie am Tag von Ashura ihre eigenen Kinder dazu gebracht haben zu fasten, obwohl sie noch klein waren. Das heißt, sie waren klein, sodass sie eigentlich nicht fasten brauchen, nicht fasten müssen. Trotzdem haben sie schon von klein auf trainiert, der eigenen Neigung, der eigenen Begierde und den eigenen Wünschen entgegenzutreten. Es macht keinen Sinn, dass man jemandem immer das machen lässt, worauf er gerade Lust und Zeit hat. Meine lieben Geschwister, zweite Ursache darin, warum manche Menschen immer ihren eigenen Neigungen befolgen, ist es, dass sie mit eben solchen Menschen zu tun haben. Und der Mensch nimmt nun einmal die Eigenschaften der Leute an, die um einen herum sind. Und deswegen sagt Al-Hasan ibn Sirin, rahimahullah, er sagte, verhalte dich nicht auf mit Leuten, die ihrer eigenen Neigung folgen, und diskutiere mich nicht mit ihnen und hör ihnen auch gar nicht zu. Drittens, dass die schwache Gewissheit und die schwache Kenntnis um Allah subhanahu wa ta'ala. Die schwache Kenntnis um Allah azza wa jal und um die jenseitige Wohnstätte ist ein Grund dafür, dass der Mensch diese Sachen außer Acht lässt und seiner eigenen Neigung und Begierde folgt. Wisset, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schnellste im Abrechnen ist und dass das Urteil an jenem Tag ihm allein gehören wird. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala nicht denjenigen Wert beimisst, der in ihm gebührt, dem ist Allah subhanahu wa ta'ala auch vollkommen gleichgültig. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem gleichgültig ist, dann Gott bewahre, wie wird dann wohl sein Ende ausschauen? Allah subhanahu wa ta'ala warnt die gläubigen Menschen, indem er sagt im Koran Karim, sie haben Allah nicht denjenigen Wert beigemessen, der ihm gebührt, wodurch die gesamte Erde an jenem Tag in seiner Hand sein wird, und ebenso die Himmel werden zusammengerollt in seiner Rechten sein, hoch erhaben und gepriesen sei er. Gepriesen sei und hoch erhaben sei er über all dies, was sie ihm beiseite stellen. Wie kann man sich zu guter Letzt von dieser Neigung befreien? Erstens, indem man sich dem Buche Allahs subhanahu wa ta'ala zuwendet und sich dem Buch Allahs widmet, denn darin schreibt er vieles, sagt er vieles über diese Angelegenheit. Zweitens, indem man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und indem man sich vor ihm schämt. Wenn im Herzen des gläubigen Menschen die Furcht vor Allah ist und die Schamhaftigkeit, dann wird er nicht imstande sein, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber eine Sünde zu begehen, selbst wenn er alleine in seinem Zimmer wäre. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, was denjenigen Menschen angeht, der seine Grenzen überschreitet und das diesseitige Leben bevorzugt, so wird der Höllenbrand sein Aufenthaltsort sein. Was aber denjenigen Menschen angeht, der sich vor dem Stand seines Herrn in Acht nimmt, wer sich davor fürchtet, an jenem Tag vor seinem Herrn zu stehen und sich selbst der Begierde verbietet, so wird der Paradiesgarten sein Aufenthaltsort sein. Und deswegen sagte Imam Wahb, rahimahullah ta'ala, er sagte, wenn du zwischen zwei Angelegenheiten wählen musst und du weißt nicht, welche davon die bessere von beiden ist, dann sagt er, dann befolge einfach derjenigen von beiden Angelegenheiten, die sich weiter weg befindet von dem, was du gerne machen würdest. Das heißt, wonach dein Herz sich sehnt und wonach deine Gefühle streben. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ein Mann kam einmal zu ihm und sagte zu ihm, sag mal, welche Form des Dschihad ist die beste? Er sagte, dass du dich gegen deine eigene Begierde abmühst.